Как с подругами гулял, на гармошке им играл, песни пел им о любви с ночи до зари. Как Наташку полюбил, с нею целый год ходил, ой, деревня ты моя, ой, как тоскую я. Я Лисаковский. Моя мама и папа живут в Лисаковске, это в Казахстане. Ich heiße Lubina Rhein und bin am 16. November geboren, 93, in Lysakowski. Meine Eltern kommen aus Lysakowski, das liegt in Kasachstan. Я говорю Russisch, Kasachisch, Englisch und Deutsch. Besonders Kasachisch in meinem Leben ist Pelmeni. Also das ist so Schweinefleisch, eine ganz kleine Kugel. Und danach nehmen wir Teig, machen das rund, machen das in den Teig so rein, also machen wir das dann zu und machen wieder in so eine Kugel raus. Mein Gedicht über Heimat. Heimat, meine Familie, meine Oma in Kasachstan. Warm, kalt, meine Heimat. Also in meinem Körper ist ein Geburtstagsschild, ein Stern, ein kleiner Husky, was bedeutet, und zwei Rosen. Und dann habe ich noch was so für eine Kerze und so Muscheln. Habe ich noch eine Karte, da steht süße Grüße. Und da habe ich noch so eine CD und so ein kleines Poster von ihnen, also zwei Stück. Und dann habe ich doch Samantha Fox sowas, also ein paar Schilder habe ich dann abgeklebt. Und ich habe doch eine Kette da drin und da bekomme ich noch ein Foto, ein großes Foto von mir. Und dann habe ich auch noch die Fotos auf einer Kamera reingemacht. Und ich mache da noch eine Perlenkette ran. Ich zerschneide sie und mache daraus was. Die Kette, die ich gerade erzählt habe, hat mit meiner Familie zu tun, dass meine Oma und mir die alles geschenkt gemacht haben, also die Kette, die hat mir auch richtig gefallen. Und dann habe ich doch diesen Husky, weil ich den so gerne mag, weil wir damit meine ganze Familie zum Mittagessen gefallen sind und also haben wir mehrmals gemacht. Und ja, dann haben wir mit meiner ganzen Familie da gegessen. Es hat auch Spaß gemacht. Und diese zwei Kerzen hier, die sind, und die Rosen, sind ja von meiner Freundin. Und ja, ich mag die auch so doll. Also zwei Freundinnen. Und die Muscheln, ja, die sind von einer Kulturfrau. Und der Stern ist da, weil ich habe auch zu Hause Sterne aufgeklebt und die leuchten auch nachts. Und diese Grüße habe ich von meiner Schwester bekommen. Und Samantha Fox finde ich auch gut, weil sie eine tolle Sängerin und ich mag sie auch. Die ist auch berühmt. Ja, und die Perlkette mag ich auch, weil die zu Weihnachten von meiner Tante, also habe ich bekommen. Und jetzt ist sie kaputt, also wollte ich sie in meinen Kopf aufhängen, damit ich sie nicht verlieren kann und damit ich sie auf meinem Koffer behalten kann. Die Muscheln haben zu tun, das ist so ein Schmuck für meinen Körper, weil die Muscheln sehen auch so gut aus und ich weiß ja nicht, wo ich sie hinkleben kann, aber auf jeden Fall ist das ein Schmuck für meinen Körper und ich finde die Muscheln auch ganz toll. Und jetzt will ich die Zahlen auf Russisch an bis 10. Raz, dva, tri, četiri, pjat, šest, sedm, osm, jedenáct, dvanáct, 15. Also ich will jetzt erzählen, wie das in Russland war. Also es war toll, es war fast warm. Also fast. Und dann hat mir meine Mutter immer also Geld zum Eis gekauft. Und die hat mir dann jeden Tag auch immer was gekauft. Macht die immer noch. Und ja, und es war richtig toll da. Und am besten fand ich mit meinem Cousin zu spielen, was immer Spaß gemacht hat. Wir haben immer bei meiner Oma oder bei meiner Mutter oder bei meiner Tante immer Quatsch gemacht. Das fand ich auch toll. Oder also ich hatte ja eine Katze, einen Hund, einen Igel und eine Maus in Kasachstan. von einem russisch angerichteten Motor. Ja, und später haben wir immer, also meine Oma hatte ja eine Garage, da waren immer Mäuse drin, und ein Bauernhof. Da hat sie sowas bestellt für die Kühe, also wir sind da immer raufgegangen. Also ich konnte dann auch auf dem Dach dahin gehen, in diesen, wie heißt, Bauernstall. Und bin ich auf den Dach gegangen und habe mich gefühlt, ob ich Tarzan wäre. Ja, und dann hat meine Oma das gesehen, hat gesagt, runter da. Und dann, ja, dann haben wir immer auf den Heu gespielt, haben wir immer Quatsch gemacht, also ja auch. Ich bin einmal so runtergerutscht und voll auf den Boden geknallt. Da war auch Hühnerkacke, aber die war schon angetrocknet, zum Glück. Und einmal, als ich nach Hause gehen wollte, da war so eine alte Oma, die hasste ich, weil die streng war. Und da haben wir immer auch bei ihr Quatsch gemacht. Ich habe dann immer so einen Schal genommen, das immer so runtergewedelt. Das wollte sie dann nehmen, aber hat sie nicht geschafft, da haben wir sie genervt. Ja, und sonst, ja, ich hatte zwei Omas da. Und die eine Oma hatte einen Riesenbauernstall. Also, ja. Ja, das hat mir auch gefallen. Ja, dann hat sie Hühner, Kühe, Pferde, Schweine und noch blablabla andere Tiere. Ja, und dann wollte ich immer mit den Pferden reiten, aber das durfte ich nicht. Und danach hatte meine Oma so einen Garten, einen riesen Garten. Ja, und dann habe ich immer Möhren, Tomaten, so alles gehabt. Und später, das fand ich aber jetzt richtig toll, später, den anderen Morgen, war es ja total warm. Wir sind so zum Meer gegangen, es war ein riesen Meer. Und da war, auf der anderen Seite waren Fische, das waren so riesige Fische. Und auf der anderen Seite durften wir schwimmen. Und jetzt kommt das Eklige, was ich schon mal erlebt habe. Also nicht eklig, sondern blöd, meine Mutter. Und da konnte ich ja noch nicht schwimmen, da war ich noch 5 oder 4. Hat meine Mutter gesagt, du musst mal das Schwimmen lernen, aber wollte ich nicht. Und danach war es da tief, ich konnte das nicht stehen, hat meine Mutter mich losgelassen. Ich so, ja, und danach hat mich, da hat mich meine Mutter schnell hochgehoben. Und jetzt, als ich klein war, habe ich immer Angst, mit ihr zu schwimmen. Ja, dann bin ich gar nicht mehr schwimmen gegangen, nur alleine. Ja, und danach bin ich mit meinem Onkel an Meer spazieren gegangen. Mein Opa musste ja auf den Stein gehen. Ich musste auf den Stein gehen, mein Opa auf dem Wasser. Ja, ich wollte auch nicht in dem Wasser, weil da Fische waren. Da fand ich eklig. Ja, und danach, den anderen Morgen, sind wir mit meinen Tanten gegangen. Da waren so Steine. Und es war riesig, riesig, die Steine, also richtig groß. Und darunter war der Fluss. Ich wollte so abspringen. Ja, hat mich meine Tante schon gut festgehalten. Ja, den anderen Morgen sind wir dann bin ich alleine die Kühe vertragen gegangen. Sind sie weggelaufen, muss ich beim Akkord wieder suchen. Ja, ich musste die ganz alleine wegtreiben. Und danach, später, bin ich mit meinem Onkel noch einmal gegangen. Da habe ich viel mehr Fische gefangen als er. Da war er eifersüchtig, weil ich so gut Fische fangen konnte. Das war's. Also, wie wir nach Deutschland gekommen sind, wollte ich jetzt auch erzählen, weil meine Mutter, sie war die Älteste. Sie hatte ja noch eine Schwester. Und das war auch, ja, die Schwester hat einen Hund bekommen. Das war mal gut. Ja, und danach hat meine Mutter entschieden, dass sie nach Deutschland wollte. Sie war ja die Älteste. Und da hat meine Oma gesagt, ja, okay, weil du die älteste Tochter bist, darfst du nach Deutschland. Und pass gut auf deine Kinder auf. Ja, meine Schwester. Ja, da war so ein Reisebus und ich bin da so schnell reingegangen. Ja, und Da konnte ich mich gar nicht meine Oma entscheiden. Ich war so überrascht. Da, als der Bus losgefahren ist, habe ich gefreut, mich hier zu gehen. Ja, und dann wollte meine Tante auch zum Deutschen, aber sie später wollte sie einfach nicht. Ja, weil die älteste Tochter war, durfte sie eigentlich nach Deutschland fahren. Das war's. Из волшебной сказки Аладдин. И отныне я твой господин.